Die herrliche Realität, die dank der Führung der großartigen Partei in Südkorea zu erleben ist, ruft bei den ausländischen Freunden große Bewunderung hervor. Der Leiter der Schweizerischen Zuideologischen Gruppe betonte, der Vorsitzende der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-un halte es für die wichtigste Angelegenheit, sich voller Verantwortung um das Leben der Bevölkerung zu kümmern und schreibe die Geschichte der Liebe zum Volk. Die Koreaner werden beim Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete im Bezirk Nordhamgyong das Wunder der Umwandlung des Unglücks ins Glück schaffen und die Welt wiederum in Bewunderung versetzen. Der Leiter der Songun-Politik-Studiengruppe in der Universität Bandundu der Demokratischen Republik Kongo sprach, Korea habe eine schwerwiegende Maßnahme dazu ergriffen, baldigst das Leben der Bewohner der nördlichen Katastrophengebiete zu stabilisieren. Daran sei es gut zu erkennen, was die Quelle der Kraft der unbesiegbaren Partei der Arbeit Koreas sei. Der Vorsitzende des Antiimperialistischen Forums Deutschlands unterstrich, dass beim Wiederaufbau der nördlichen Katastrophengebiete des sozialistischen Korea, wo die große Macht der einmütigen Geschlossenheit nachhaltig demonstriert wird, das Wunder der Umwandlung des Unglücks ins Glück geschaffen wird. Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Deutschlands sagte, die Erfolge, die die DVRK erziele, beweisen, dass man sicher triumphieren könne, wenn man unter der Leitung des großen Führers und der großen Partei das Banner des Sozialismus unverändert hochhalte und das revolutionäre Prinzip verteidige.